Malibu. Nach dem Roman von Leon de Winter. Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Hi Job, nett, dass du wieder da bist. Wieder allein? Oma von Lieshardt. Am Nebentisch. Ja. Derselbe Tisch? Ausgezeichnet. Er muss es sein. Was jetzt? Soll ich dir schon was zu trinken bringen? Oma von Lieshardt. Bis jetzt war es nur ein Name. Ein Gesicht auf einem Foto. Pellegrino. Das heutige Special ist eine Pasta di Mare. Muscheln, Scampi und Anchovies. Wirklich lecker. Okay. Jetzt ist es ein Mensch. Meinem Nebentisch. Und ein Glas Chardonnay. Und dieser Mensch grinst mich jetzt an. Kommt ihm bekannt vor, dieser Klingelton. Hallo? Mr. Koopman? Am Apparat. Debbie Brown, kann ich Sie stören? Ja. Wir haben Kontakt mit der Familie vom Empfänger des Organs Ihrer Tochter aufgenommen. Ich muss Ihnen mitteilen, die Antwort ist negativ. Was meinen Sie mit negativ? Negativ heißt, der Empfänger wünscht keine direkte Kommunikation. Haben Sie einen Grund angegeben? Das brauchen Sie nicht. Pech für Sie. In diesem Zusammenhang finde ich den Begriff Pech ziemlich deplatziert. Sorry. Kann ich Berufung einlegen? Nein, Sie haben aber die Möglichkeit, es in einem Jahr noch einmal zu versuchen. Es geht nicht um Eintrittskarten für ein Popkonzert, Mrs. Brown. Wenn Sie möchten, werde ich mich bemühen, die Zentrale dazu zu bewegen, sich noch einmal an den Empfänger zu wenden. Pasta di Mare. Danke. Möchten Sie das? Gerne. Gut, dann setze ich mich mit der Zentrale in Verbindung. Mit was? Genug. Mr. Koopman? Danke. Guten Appetit, Job. Alles in Ordnung? Und der Chardonnay? Kommt sofort. Kein Problem. Also alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Wann höre ich wieder von Ihnen? Sobald wie möglich, Mr. Koopman. Alles Gute. Wiederhören. Tagesmenü. Vorzüglich. Der Chardonnay. Sorry, hatte ich vergessen. Danke. Zu Besuch hier? Ich lebe hier. Schon lange? Seit 8 Jahren. Und? Gefällt's noch immer? Das frage ich mich nie. Gute Einstellung. Lass dir's schmecken. Pasta kühlt schnell ab. Gepflegte Hände. Manikürte Nägel. Kluge Augen. Dickes braunes Haar, weich durchgestuft. Wohnst du hier in der Gegend? Oma will sich unterhalten. Philipp hat recht. Oma ist einsam. Oma trifft sich mit irakischen Terroristen, sagt Philipp. Na und? Alles weit weniger beängstigend als die Frage. Würde Miriam noch leben, wenn ich meinen Verstand bewahrt hätte? Wohnst du hier in der Gegend? Venice. An der Küste. Ah, kenne ich. Nett da. Am Strand. Und du? Ich wohne nicht hier. Nur jetzt für ein paar Monate, vorübergehend. Geschäftlich. Geschäftlich. In welcher Branche bist du? Ich schreibe. Schriftsteller? Mhm. Ich bewundere Menschen, die das können. Und worüber schreibst du? Über das, was mich beschäftigt. Gibt nicht der Verleger vor, worüber du was schreiben sollst? Ich schreibe Drehbücher, Filme. Filme? So. Ja, dafür braucht man natürlich auch Schriftsteller. Dumm, dass man sich das nie überlegt, nicht? Was dagegen, wenn ich mich kurz... Gerne. Darf ich dich zu was einladen? Espresso. Sandra, Espresso für uns. Grappa? Nein, danke, ich muss noch arbeiten. Oma von Lieshaut. Job Koopman. Du bist also im Filmgeschäft. Glaub schon. Und du? IT. Im Softwarebereich? Nein, im kommerziellen. Direktangebote per Internet. Kommst du oft hierher? Erst seit Montag. Ich habe hier in der Nähe ein Büro bekommen. 2 mal Espresso. Danke. Ich komme regelmäßig hierher. Das Essen ist gut. Und ich genieße den Ausblick auf Sandra. Das kann ich verstehen. Der Espresso geht auf mich. Nett, dich kennengelernt zu haben. Job, ich bin am Montag wieder hier. Ich halte einen Platz frei, falls du noch nicht da sein solltest. Die Verkettung der Umstände am 22. Dezember 2000. Notizen von Gott für Mr. Koopman. Umstand 7. Frank Miller, 1942 als schüchterner 18-jähriger Einzelhändlerssohn aus der tiefsten Provinz von Idaho und einfacher Soldat in den Krieg gezogen, kehrte 1946 hochdekoriert und erwachsen in seinen Geburtsort zurück. Im letzten Kriegsjahr war er auf den Philippinen stationiert gewesen und hatte dort zu seiner Überraschung festgestellt, dass er das warme Klima dort, dem seine Heimat, vorzog. 1947 fuhr er mit dem Bus nach Los Angeles, um nach Hawaii weiterzureisen. Er blieb in L.A. hängen. Der Kriegsheld fand Arbeit in einem Kaufhaus, füllte Regale auf. In den Abendstunden bildete er sich in Buchführung fort. Im September 1949 bestand er die Prüfung und bekam gleich bei der ersten Bewerbung die Anstellung, die er sich gewünscht hatte. Er wurde Finanzbuchhalter bei der First Hollywood Commerce Bank. Margaret Boyle war 2 Jahre älter als Frank. Sie kam regelmäßig in die Bank und verguckte sich in den jungen Mann, von dem sie immer bedient wurde. Frank Miller und Margaret Boyle heirateten 1951 in einer kleinen Kirche an der Franklin Avenue in Hollywood. 1961 wurde Frank zum Leiter der Bankfiliale in Marina del Rey ernannt. Sie zogen in ein Bungalow in Playa del Rey, wo sie die glücklichsten Jahre ihrer Ehe verlebten. Mit 78 Jahren, genauer gesagt am 3. Oktober 2000 um 13.30 Uhr, erlitt Margaret eine schwere Gehirnblutung. Seither suchte Frank regelmäßig die Pharmacy del Rey auf, um Medikamente für sie zu holen. Hin und wieder brachte Frank Margaret ein Croissant von der Nobelbäckerei Progress mit, die ihr Geschäft direkt neben der Apotheke hat. Du und ich, Das ist was? Das mit dir und mir. Job, das war nicht beabsichtigt. Wir müssen reden. Ich höre. Job, es geht um etwas, das ich dir gleich zu Anfang hätte sagen müssen. Das muss ich jetzt gerade biegen. Linda, ich bin nicht scharf auf Entzündungen. Soll doch jetzt eine werden, oder? Jetzt werd nicht kiebig. Sowas ist es nicht. Warum tust du dann so mysteriös? Weil ich weiß, dass das, was ich dir erzählen werde, über dein Fassungsvermögen hinausgeht. Über mein... Interessant. Schieß los. Vor 5 Jahren war ich total im Eimer. Ich musste was vergessen. Also bin ich nach Dharamsala. Und dort habe ich jemanden getroffen, der mir von Uso Apuri erzählt hat und von seinen Träumen. Wessen Träumen? Usos Träumen. Speziellen Träumen. Wie speziell? Träumen, die aus einer anderen Zeit kamen. Erinnerungen an ein früheres Leben. An ein früheres Leben, verstehe. Ja, genau diesen Ton hatte ich von dir erwartet. Entschuldige bitte, ich sag jetzt nichts mehr. Ich hatte gerade das Buch von Rabbi Gershom gelesen, Beyond the Ashes. Kennst du das? Nein. Es handelt von Menschen, die ihnen unerklärliche Erinnerungen haben. Erinnerungen an die Konzentrationslager, die furchtbarsten Sachen. Ich hatte auch Träume, Albträume. Deswegen las ich das Buch. Oh Gott, gleich erzählt sie mir, sie war Napoleon. Ich weiß, für dich ist es Unsinn, was ich da erzähle, aber so hat es sich abgespielt. Ich erinnere mich an Sachen von vor dem Krieg. Und Uso. Uso hat auch Erinnerungen. Er hat mir von ihnen erzählt und ich wusste, von wem er sprach. Er hatte Namen gehört. Namen, die ihm nichts sagten, aber mir. Du kennst die Namen auch. Er erinnert sich an Sachen, die er niemals hätte erfinden können. Zum Beispiel? Uso erinnert sich an Sachen von deinem Großvater. Von Hermann? Von Hermann de Vries. Es ist beängstigend, aber wenn du dich nicht dagegen sträubst, ich meine, wenn du es zulässt, dann ist es so tröstlich, Job. Dann ist es so schön und es macht so vieles leichter. Job, verstehst du? Das musst du mir, glaube ich, nochmal erklären. Da gibt es nicht viel zu erklären. Uso hat in Träumen Dinge gesehen, die man nur sehen kann, wenn man ein anderer gewesen ist. Also, wenn ich es recht verstehe, ist Uso ein Verwandter von uns. Kannst du endlich einmal normal auf das reagieren, was ich dir erzähle? Ich reagiere normal. Das ist die normale Reaktion auf solche Geschichten. Nicht in meiner Welt. In meiner Welt werde ich anerkannt und die Menschen fühlen sich befreit. wenn sich eine so große Einsicht auftut. Linda, mein Großvater, von dem ist nichts übrig. Wir wissen, an welchem Tag er im Lager angekommen ist und dass er vermutlich am selben gleichen Uso Tag... Uso weiß, was an jenem Tag geschehen ist. Uso weiß, wie Hermann gestorben ist. Uso ist also Hermann. Du nimmst mich nicht ernst. Und das wäre das Mindeste, was du tun könntest. Ich möchte ins Hotel. Linda, dieser Mann versucht, dich reinzulegen. Was du da erzählst, das kann ich... Solche Dinge existieren nicht. Du existierst nicht, Job. Uso ist einer der größten, wichtigsten, tiefsinnigsten Priester der heutigen Zeit. Uso ist ein Heiliger. Linda, lass uns nicht so... Ich möchte eine Weile allein sein. Lass mich, okay? Hm? Wir telefonieren, ja? Ja, wir telefonieren. Umstand 8. Kunden der Bäckerei Progress und der Apotheke in Marina del Rey können den Parkplatz benutzen, der auf der Rückseite der Geschäfte liegt. Dieser ist ausschließlich über eine schmale Zufahrt zwischen den beiden Gebäuden zu erreichen. Dort stehen insgesamt 25 kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Aber die Kunden von Apotheke und Bäckerei parken lieber an der Straße, auch wenn sie dafür bezahlen müssen. Der Tarif beträgt 25 Cent pro 10 Minuten. Die einzigen, die diesen Parkplatz benutzen, sind die Lieferanten der Pharmacie Del Rey und die Fahrer der Lieferwagen von Bäckerei Progress. Und dann habe ich mich mit der Zentrale in Verbindung gesetzt. Aber leider muss ich Ihnen mitteilen, dass erst ein bestimmter Zeitraum verstreichen muss, bevor wieder ein schriftliches Ersuchen an den Organempfänger gerichtet werden kann. Was das Verhältnis zwischen Spender und Empfänger angeht, da sehe ich keine Ausgewogenheit, keine Gerechtigkeit. Irgendwie stimmt was nicht an diesem Deal. Ich verstehe Ihre Gefühle, aber... Das hilft mir auch nicht weiter. Danke. Noch. Endlich bin ich aus diesem Albtraum aufgewacht. Ja. Du liegst wieder neben mir. Wie früher. Als kleines Kind in warmen Sommernächten. Unschuldig. Und geborgen. Lass sie. Was? Deine Hand. Nicht wegnehmen, Dad. Das darf nicht sein. Warum nicht? Darum nicht. Kinder sind tabu. Aber von mir aus darfst du? Von mir aus nicht. Findest du mich nicht schön? Du bist wunderschön. Ich bin dein Fleisch und Blut. Das alles ist dein hier. Fühlst du's? Was träumst du da, Job? Das ist ja ekelhaft. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Errol Washington. Kennen Sie die Apartmentnummer? Nein. Mr. Washington erwartet Sie? Ja. Mr. Washington, der Karatemeister. Ja. Mr. Washington ist vor 2 Tagen ausgezogen. Ausgezogen? Wissen Sie wohin? Auf den Parkplatz an der Ocean. 150 Meter weiter. Wie meinen Sie das? So wie ich es gesagt habe. Mr. Washington hat bei uns das letzte Apartment bewohnt, das noch renoviert werden musste. Und er übernachtet auf dem Parkplatz in seinem Wagen? Ich habe ihn vergangene Nacht in seinem Wagen sitzen sehen. Und wenn er es nicht ist, dann sieht er ihm zumindest verdammt ähnlich. Hau ab! Ich bin's, Gott! Job! Oh, Mr. Koopman! Woher wissen Sie, dass ich hier bin? Ich war bei deiner alten Wohnung. Oh, einen Augenblick. Übernachtest du hier? Ja. Wie spät ist es? 6:15. Das Starbucks hat noch nicht offen. Aber ich kenne einen Diner am Wilshire. Kann ich Sie zu einem Kaffee einladen? Warum hast du nichts anderes gemietet, bis dein Apartment renoviert ist? Es ist vergangene Woche anders gelaufen, als ich dachte. Ich hatte nicht erwartet, dass das Finanzamt kommt. Wie viel hast du noch? $326. Lass uns zu diesem Diner fahren. Okay, nur eben den Sitz zurückklappen. Dann geht's los. Musst du dich nicht noch anziehen? Ich zieh einen Mantel drüber. Und Schuhe? Schuhe, natürlich. Sie sind früh auf? Hab kaum mein Auge zugetan, heute Nacht. Ich hatte einen merkwürdigen Traum. Von ihr? Ja. Da ist was, was ich dir nicht erzählt habe. Über Miriam? Ja. Ich habe meine Einwilligung für eine Transplantation gegeben. Ich habe damals Papiere unterzeichnet, ehe ich richtig nachdenken konnte. Man hat ein Organ herausgenommen. Niere oder so? Ihr Herz. Ihr Herz? Oh, Sir. Ihr Herz. Ihr Herz schlägt also noch. Ja. Das ist ein seltsames Gefühl, Sir. Dass Ihr Herz noch schlägt, das ist... Aber ich weiß nicht, bei wem. Aber es tut mir jetzt leid. Es ist, als hätte man ihr Unrecht getan. Wenn jemand gestorben ist, muss der Leib so schnell wie möglich begraben werden. Der Leib erfährt eine Auferstehung, sagen die Rabbiner. Wenn der Messias gekommen ist, wird damit rechnen, vorerst nicht. Ich schon. Was kann ich für Sie tun? Einen Kaffee mit mir trinken. Gehst du noch in die Synagoge? Nur als Zuhörer. Ich darf noch nicht mitmachen. Man muss lange lernen. 3 Jahre mindestens. Mein Lehrer ist Niederländer, Rabbi Meyer. Kennen Sie den? Nein. Rabbi Meyer war zuerst reformierter Rabbiner in New York, dann in Surinam, ist orthodox geworden. Es freut mich für ihn. Heute ist Samstag. Ich weiß. Also Sabbat. Da darfst du nicht Auto fahren. Ich weiß, aber ich bin ja noch in der Lehre. Ich kann dir Geld leihen. Ausgeschlossen. Ich leihe es dir. So kannst du nicht leben. Das ist nicht gut, Mr. Koopman. Ich bin für Sie da und nicht umgekehrt. Ich kann das nicht mehr hören, Gott. Es war ein Unfall. Du warst für mich da, als ich dich gebraucht habe. Ich leihe dir das Geld. Was ist, wenn ich es nicht zurückbezahlen kann? Das sehen wir dann. Wenn ich es nicht kann, dann... Miriam hat mir mal erzählt vom Merchant of Venice. Koopman bedeutet auf Niederländisch doch Merchant, nicht wahr? Ja. Ich habe das Theaterstück gelesen. Nicht nett, was da über Juden steht. Aber ich gebe Ihnen einen Pfund von meinem Fleisch, wenn ich es nicht zurückbezahlen kann. Du bist von allen guten Geistern verlassen. Sie bekommen einen Pfund von meinem Fleisch. Ich habe genug davon. Nein! Dann wird nichts draus. Komm mit zu mir nach Hause. Du kannst bei mir wohnen, bis du was anderes hast. Wirklich? Nimm es an, bevor ich es mir anders überlege. Hallo? Philipp. Hallo. Habe ich dich geweckt? Nein. Job. Ich hatte schon vor, dich anzurufen. Ich habe ihn ein oder zweimal getroffen. Können wir uns sehen? Wieder in diesem Hotel? Im selben Zimmer. Wir machen uns Sorgen. Die Tatsache, dass er hier ist und über Geld verfügt, das er in großen Mengen ausgibt, hat etwas zu bedeuten. Wir wissen nur nicht was. Er hat mir nichts erzählt, was du mir nicht auch schon gesagt hast. Er hat einen Internetversand. Von wem finanziert? Er sagt, von den Saudis. Namen? Er hat keine genannt. Warum hast du dich nicht sofort gemeldet? Ich habe nicht daran gedacht. Vergessen. Job, ich weiß, du gibst dir alle Mühe. Aber es ist schwer, mit jemandem zu arbeiten, der sich nicht an die Regeln hält. Mir war nicht bewusst, wie wichtig diese Rückmeldungen sind. Ich bin Schriftsteller, kein Spion. Du solltest ihn nur ein bisschen aushorchen, wenn er dort essen geht. Aushorchen ist eine seltsame Beschäftigung für jemanden, der das nicht gelernt hat. Du hättest ablehnen können. Du wusstest, ich brauche das Geld. Deswegen habe ich angenommen. Wenn du dir nicht mehr sicher bist, lass es. Wir haben es versucht. Es ist besser aufzuhören, solange es noch geht. Du hast doch niemand anders. Dann muss ich es eben selber machen. Dein Kampf ist nicht mein Kampf. Wenn du denkst, du könntest dich den Gefahren entziehen, die diese Leute für uns darstellen, täuschst du dich. Ich denke, wir lassen's. ...2222 Anteile von Globsol. Gekauft am 16. März 2000 zum Kurs von $63. Heute, am 3. März 2001, steht der Kurs bei 11 Cent. Macht $244.42. Ein Abendessen mit Linda im Spargo. Das ist von meiner Erbschaft geblieben, Herr Jan. Wenn ich dein Herz wiederfinden will, brauche ich Geld. Ja? Oma. Nett, dass du anrufst. Ich bin in Santa Monica und ich dachte, ich melde mich mal. Gute Idee. Lust auf einen Kaffee? Kaffee? Ich möchte was mit dir besprechen. Wann und wo? Im Starbucks in der Main Street. In einer Stunde? Bist du schon mal in Marokko gewesen? Nein. Schönes Land. Hast du Verwandte dort? Mein Vater war marokkanischer Gastarbeiter. Aber du heißt doch Van Lieshout. Der Name meiner Mutter. Sie sind geschieden. Fährst du oft nach Holland? Selten. Vor ein paar Jahren zum letzten Mal. Ich bin erst ein paar Monate hier und habe schon Heimweh, obwohl Holland mich ankotzt. Ein verlogenes, korruptes, kleines Land. Alles Philister, immer mit erhobenem Zeigefinger. Aber was ich so alles weiß, Jungs, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sitzen wegen Mord. Einige sind tot, liquidiert und etwa 10 sitzen wegen Koks. Warum erzählst du mir das? Na, was denkst du? Keine Ahnung. Für dich. Eine Geschichte. Was für eine Geschichte? Die Geschichte über das, was ich erlebt habe. Was soll ich dabei? Einen Film schreiben. Wie lange brauchen wir dafür? 2 Wochen? 1 Monat? Mindestens ein halbes Jahr. So lange? Ja, und dann die Finanzierung kann Jahre dauern. Ich kenne Leute mit Geld. Du musst mir noch verraten, wo ich den Klingelton herkriege. Dauert nur einen Augenblick. Hallo? Linda. Hallo. Ich fliege gleich nach San Francisco und dachte, ich finde es nicht so gut, was zwischen uns passiert ist. Den Anfang oder das Ende? Das Ende, natürlich. Warum kommst du nicht nach? Wir könnten... Warum nicht? Außerdem möchte ich, dass du mit Uso sprichst und mit noch jemandem, der in San Francisco ist. Wer ist es? Das erzähle ich dir, wenn du da bist. Wann soll ich kommen? Wann es dir passt. Ich wohne im Fairmont. Nobel, nobel. Du fehlst mir. Entschuldige. Gute Nachrichten? Ich fliege nach San Francisco. Merkwürdig. Muss ich auch hin. Aber mit dem Wagen. Wenn du mitfahren willst, können wir uns ein bisschen unterhalten.